Kapitel 91. Hallo Vera. Vera steht der Mund offen. Der Mann ist Daniel. Er sieht jetzt aus wie ein richtiger Mann. Nicht wie ein Philosoph. Daniel setzt sich zu Vera auf die Bank. Kapitel 92. Daniel lächelt. Vor 2 Tagen klingelte bei mir das Telefon. Es war das Fernsehen. Ein Typ hat mich gefragt: Möchten Sie eine Sendung über die neue Philosophie der Romantik machen? Wow, sagt Vera. Super! Dann bin ich zum Friseur gegangen und dann in eine Boutique. Kapitel 93. Daniel sagt: In dem Fass habe ich etwas verstanden. Ich kann nicht immer ein Philosoph mit Bart und langen Haaren sein. So ein Philosoph lebt in der Isolation. Vera denkt: Wenn ein Philosoph so gut aussieht, dann interessieren sich die Leute auch für Philosophie. Kapitel 94. Ein Vogel fliegt auf die Bank. Er sieht Vera und Daniel an und zwitschert. Sag mal, Vera, warum wolltest du mich treffen? Weil ich viel an dich gedacht habe. Daniel sieht Vera an. Aber er sagt nichts. Kapitel 95. Vera fragt: Findest du mich attraktiv? Sehr, sagt Daniel. Und warum interessierst du dich nicht für mich? Andere Männer sehen mich und fangen sofort einen Flirt mit mir an. Du nicht. Warum? Ich möchte eine Frau zuerst besser kennenlernen. Ist sie intelligent? Was denkt sie? Das Denken ist für mich so wichtig wie ein schöner Körper. Kapitel 96. Da kommt noch ein Vogel. Er sieht auch auf Vera und Daniel. Dann zwitschern die beiden Vögel zusammen. Vera sagt: Ich habe ein Problem. Wenn ein Mann sich für mich interessiert, interessiere ich mich nicht für ihn. Aber wenn ein Mann sich nicht für mich interessiert, dann interessiere ich mich für den Mann. Das habe ich in dem Fass verstanden. Cool, sagt Daniel. Dann hat das große Nichts im Fass auch auf dich einen Effekt gehabt. Kapitel 97. Vera wartet ein paar Sekunden. Dann sagt sie: Ich wollte dir 3 Dinge sagen. Erstens, ich möchte nicht mehr auf Männer reagieren, die nicht auf mich reagieren. Ich möchte 1 Jahr allein sein. Als Single. 1 Jahr ohne Mann. Und zweitens, ich möchte ein paar philosophische Texte lesen. 1 Jahr Single und philosophische Texte lesen. Gut, sagt Daniel. Übrigens, ich interessiere mich sehr für Kanoko. Sie ist ein großer Fan der Philosophie. Das finde ich total attraktiv. Die beiden Vögel fliegen weg. Kapitel 98. Und drittens? Fragt Daniel. Drittens wollte ich dir sagen, dass ich mich für einen Abend in dich verliebt habe. Vera macht die Augen zu. Aber nur für einen Abend. Sie hält das Gesicht in die Sonne. Das wollte ich dir sagen. Jetzt fühle ich mich frei. Kapitel 99. Daniel sieht Vera an. Er nimmt ihre Hand. Dann fragt er: Sind wir am Ende also beide glücklich? Ja, sagt Vera. Im Prinzip ist das ein Happy End.